Janis Joplin als Gast von Grateful Dead bei einem Gig im Euphoria Club in San Rafael, Kalifornien. Aufgenommen wurde diese Version von Turn On Your Love Light am 14. Juli 1970. Neben Janis Joplin war Pig Ben von den Dead als Gesangssolist zu hören. Pig Ben McKernan starb 1973 an Leberzirrhose. Knapp 2 Stunden mit Musik von Janis Joplin sind fast vorbei. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Abschluss dieser Soundcheck-Ausgabe im Deutschlandfunk noch 2 Songs mit Janis Joplin, A Woman Left Lonely und I'll Drown in My Own Tears.